Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2. DRS 2 mit der Lesung im 2. Die Abenteuer des braven Soldaten Schweik von Jaroslav Hašek, heute zweiter Teil. Schweik, Hundehändler von Beruf und vor Jahren von Militärärzten als amtlich anerkannter Idiot für untauglich erklärt, muss wegen Hochverrats ins Gefängnis. Er hatte in einem Prager Wirtshaus über die Ermordung des serbischen Erzherzogs Ferdinand schwadroniert und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vorhergesagt. Ein anwesender Polizeispitzel verhaftet ihn und den Wirtshausbesitzer Palivets. Im Gefängnis wird Schweig zum Verhör geführt, aber aufgrund seines unerklärlich gut gelaunten Wesens zweifeln die Behörden bald an seiner Zurechnungsfähigkeit. Es liest Helmut Qualtinger. In seine Zelle zurückgekehrt, verkündete Schweig allen Arrestanten, dass so ein Verhör eine Hetze sei. Bissel schreit man euch dort an und zum Schluss wirft man euch heraus. Früher, fuhr Schweig fort, da war's Ärger. Ich habe mal ein Buch gelesen, dass der Angeklagte auf glierendem Eisen gehen und geschmolzenes Blei trinken musste, damit man erkennt, dass er unschuldig ist. Oder man hat ihm die Füße in spanische Stiefel gesteckt und hat ihn auf eine Leiter gespannt, wenn er nicht gestehen wollte. Oder man hat ihm die Hüften mit einer Feuerwehrfackel gebrannt, wie man es dem heiligen Johann Nepomuk gemacht hat. Der hat Harry dabei geschrien, wie wenn man ihn gespießt hätte, und hat nicht aufgehört, bis man ihn von der Elisabethbrücke in einem wasserdichten Sack hinuntergeworfen hat. Solche Fälle hat's viel gegeben, und nachher haben sie den Betreffenden noch gevierteilt und irgendwo beim Museum an den Pfahl geschlagen. Und wenn man ihn nur in den Hungerturm geworfen hat, war so ein Mensch wie neu geboren. Heutzutage ist er eine Hetz, eingesperrt zu sein, fuhr Schweig wohlgefällig fort. Kein Vierteilen, keine spanischen Stiefeln, Betten haben wir, einen Tisch haben wir, Bänke haben wir, wir drängen uns nicht einer auf den anderen, Suppe kriegen wir, Brot geben Sie uns, einen Krug mit Wasser bringen Sie uns, den Apport haben wir direkt vom Mund. In allem sieht man den Fortschritt. Bis allweit ist es zum Verhör, das ist wahr, über 3 Gänge und ein Stockwerk her, aber dafür ist es auf den Gängen sauber und lebhaft. Da führt man einen her, den anderen hin, junge, alte Männer und Weibsbilder. Man ist froh, wenn man wenigstens nicht hier allein ist. Jeder geht zufrieden seines Wegs und muss sich nicht fürchten, dass man ihm in der Kanzlei sagt, also wir haben uns beraten und morgen werden Sie gevierteilt oder verbrannt, je nach Wunsch. Das war sicher ein schwerer Entschluss. Und ich denke, meine Herren, dass mancher von uns in einem solchen Moment ganz getäpscht wäre. Ja, heutzutage haben sich die Verhältnisse zu unseren Gunsten gebessert. Er beendete gerade die Verteidigung des modernen Gefängniswesens, als der Aufseher die Tür öffnete und rief, »Schweig, ziehen Sie sich an, Sie gehen zum Verhör.« »Ich ziehe mich an«, antwortete Schweig. »Ich habe nichts dagegen, aber ich fürchte mich, dass es ein Irrtum ist. Ich bin schon einmal beim Verhör hinausgeworfen worden.« Und dann fürchte ich mich, dass sich die übrigen Herren, die hier mit mir sind, nicht auf mich ärgern, weil ich zweimal hintereinander gehe und sie heute noch nicht einmal dort waren. Sie könnten auf mich eifersüchtig werden. »Kommen Sie heraus und quatschen Sie nicht«, lautete die Antwort auf die kavaliersmäßige Kundgebung Schweigs. Schweig befand sich abermals vor dem Herrn mit dem Verbrechertypus, der ihn ohne jede Einleitung hart und unabweisbar fragte, »Gestehen Sie alles?« Schweig heftete seine guten blauen Augen auf den unerbittlichen Menschen und sagte weich, »Wenn Sie wünschen, Euer Gnaden, dass ich gestehe, so gestehe ich. Mir kann's nicht schaden. Wenn Sie aber sagen, Schweig, gestehen Sie nichts ein, werde ich mich herausdrehen, bis man mich in Stücke reißt.« Der gestrenge Herr schrieb etwas in die Akten, und während der Schweig die Feder reichte, forderte er ihn auf, zu unterschreiben. Und Schweig unterschrieb die Angaben Brettschneiders sowie folgenden Zusatz. »Alle oben aufgeführten Beschuldigungen gegen mich beruhen auf Wahrheit. Josef Schweig.« Nachdem er unterschrieben hatte, wandte er sich an den gestrengen Herrn. »Soll ich noch was unterschreiben? Oder soll ich erst früh kommen?« »Früh wird man Sie ins Strafgericht überführen«, lautete die Antwort. »Um wie viel Uhr, Euer Gnaden, damit ich um Himmels Willen nicht verschlaf?« »Hinaus!« wurde Schweig an diesem Tage schon zum zweiten Mal hinter dem Tische angeschrien, vor welchem er stand. Als er in sein neues, vergittertes Heim zurückkehrte, sagte Schweig dem Polizisten, der ihn begleitete, »Alles geht hier wie am Schnirl.« Sobald die Türe hinter ihm geschlossen war, überschütteten ihn seine Gefängniskollegen mit verschiedenen Fragen, auf die Schweig klar entgegnete, Soeben habe ich gestanden, dass ich Herrich den Erzherzog Ferdinand erschlagen habe. Während er sich auf das Bett legte, sagte Schweg, »Das ist dumm, dass wir hier keinen Wecker haben.« Am Morgen weckte man ihn aber auch ohne Wecker, und punkt 6 Uhr führte man Schweg in der grünen Minna zum Landesstrafgericht. »Morgenstunde hat Gold im Munde«, sagte Schweg zu seinen Mitreisenden, als die grüne Minna aus dem Tor der Polizeidirektion fuhr. Schweg vor den Gerichtsärzten. Die sauberen, gemütlichen Zimmerchen des Landesstrafgerichtes machten auf Schweg den günstigsten Eindruck. Die weiß getünchten Wände, die schwarz lackierten Gitter und auch der dicke Oberaufseher für die Untersuchungshäftlinge, Herr De Martini, mit den violetten Aufschlägen und der violetten Borte an der ärarischen Kappe. Hier schwand zumeist alle Logik und der Paragraph siegte. Der Paragraph drosselte, der Paragraph verblödete, der Paragraph prasselte, der Paragraph lachte, der Paragraph drohte und verzieh nicht. Es waren Jongleure des Gesetzes, Opferpriester der Buchstaben des Gesetzes, Angeklagtenfresser, Tiger des österreichischen Dschungels, die ihren Sprung auf den Angeklagten nach der Nummer des Paragraphen berechneten. Eine Ausnahme bildeten einige Herren, ebenso wie bei der Polizeidirektion, die das Gesetz nicht so ernst nahmen, denn man findet überall Weizen zwischen Spreu. Zu einem solchen Herrn führte man Schweg zum Verhör. Ein alter Herr von gutmütigem Aussehen, der, als er einst den bekannten Mörder Wallisch verhörte, niemals zu sagen vergaß, »Bitte nehmen Sie Platz, Herr Wallisch, hier ist gerade ein leerer Stuhl.« Als man Schweg vorführte, forderte er ihn mit der ihm angeborenen Liebenswürdigkeit auf sich zu setzen und sagte, »Also Sie sind der Herr Schweg.« »Ich denke«, entgegnete Schweg, »dass ich sein muss, weil auch mein Vater ein Schweg und meine Mutter eine Schweg war. Ich kann Ihnen nicht so eine Schande antun, meinen Namen zu verleugnen.« Ein freundliches Lächeln huschte über das Gesicht des Untersuchungsrichters. »Sie haben sich aber eine hübsche Geschichte eingebrockt. Sie haben hübsch viel auf dem Gewissen.« »Ich habe immer viel auf dem Gewissen«, sagte Schweg, indem er noch freundlicher lächelte als der Herr Untersuchungsrichter. »Ich habe vielleicht noch mehr auf dem Gewissen als Sie, Euer Gnaden.« »Das geht aus dem Protokoll hervor, das Sie unterschrieben haben«, sagte in nicht minder freundlichem Ton der Untersuchungsrichter. »Hat man auf der Polizei keinen Druck auf Sie ausgeübt?« »Aber woher denn, Euer Gnaden? Ich selbst habe Sie gefragt, ob ich es unterschreiben soll, und wie Sie gesagt haben, ich soll es unterschreiben, habe ich Ihnen gefolgt. Ich werde mich doch nicht mit Ihnen wegen meiner eigenen Unterschrift raufen. Damit möchte ich mir ganz bestimmt nicht nützen. Ordnung muss sein.« »Fühlen Sie sich ganz gesund, Herr Schweg?« »Ganz gesund gerade nicht, Euer Gnaden, Herr Rat. Ich habe Rheuma. Ich kuriere mich mit Opobeldoc.« Der alte Herr lächelte wiederum freundlich. »Was würden Sie dazu sagen, wenn wir Sie von Gerichtsärzten untersuchen lassen würden?« »Ich denke, dass es mit mir nicht so arg ist, dass die Herren mit mir überflüssige Zeit verlieren müssten. Mich hat schon irgendein Herr Doktor auf der Polizeidirektion untersucht, ob ich keinen Tripper habe.« »Wissen Sie was, Herr Schweg, wir werden es heute doch mit den Gerichtsärzten versuchen. Wir werden hübsch eine Kommission zusammenstellen, werden Sie in Untersuchungshaft belassen und inzwischen ruhen Sie sich hübsch aus. Vorläufig noch eine Frage. Sie sollen nach dem Protokoll erklärt und verbreitet haben, dass bald ein Krieg ausbrechen wird.« »Das bitte ja, Euer Gnaden. Er wird in der allernächsten Zeit ausbrechen.« »Und werden Sie nicht von Zeit zu Zeit von Anfällen gepackt?« »Nein, bitte sehr. Nur einmal hätte mich fast ein Automobil auf dem Karlsplatz gepackt. Aber das ist schon ein paar Jahre her.« Damit war das Verhör beendet. Schweg reichte dem Untersuchungsrichter die Hand. Als er in seine Zelle zurückkehrte, sagte er seinem Nachbarn, »So werden mich also wegen dem Mord am Erzherzog Ferdinand die Gerichtsärzte untersuchen.« »Ich bin auch schon von den Gerichtsärzten untersucht worden«, sagte ein junger Mann. »Das war damals, als ich wegen der Teppiche vor die Geschworenen gekommen bin. Man hat mich für schwachsinnig erklärt. Jetzt habe ich eine Dampfdreschmaschine veruntreut und man kann mir nichts machen. Mein Advokat hat mir gestern gesagt, wenn ich schon einmal für schwachsinnig erklärt worden bin, so muss ich davon schon fürs ganze Leben einen Vorteil haben.« »Ich glaube diesen Gerichtsärzten nichts«, bemerkte ein Mann von intelligentem Aussehen. Wie ich einmal Wechsel gefälscht habe, habe ich für alle Fälle die Vorlesungen vom Dr. Heveroch besucht. Und wie sie mich erwischt haben, habe ich einen Paralytiker simuliert, genau wie ihn Dr. Heveroch geschildert hat. Ich habe einen Gerichtsarzt von der Kommission ins Bein gebissen, habe die Tinte aus dem Tintenfass ausgetrunken und habe mich mit Vergeben, meine Herren, vor der ganzen Kommission in einem Winkel ausgemacht. Aber dafür, dass ich einem die Wade durchbissen habe, haben sie mich für vollkommen gesund erklärt und ich war verloren. »Ich fürchte mich nicht ein bisschen vor diesen Herren«, verkündete Schweg. »Wie ich beim Militär gedient habe, hat mich ein Tierarzt untersucht und es ist ganz gut ausgefallen.« »Die Gerichtsärzte sind Schufte«, ließ sich ein kleiner, verhutzelter Mensch vernehmen. »Neulich hat man durch einen Zufall auf meiner Wiese ein Skelett gefunden und die Gerichtsärzte haben gesagt, dass dieses Skelett vor 40 Jahren durch den Hieb eines stumpfen Gegenstandes in den Kopf erschlagen worden ist. Ich bin 38 Jahre alt und man hat mich eingesperrt, obwohl ich einen Taufschein, einen Auszug aus der Matrik und einen Heimatschein habe.« »Ich denke«, sagte Schweg, »wir sollten alles von einer besseren Seite betrachten. Jeder kann sich irren und er muss sich irren, je mehr er über etwas nachdenkt. Die Gerichtsärzte sind Menschen und Menschen haben ihre Fehler. So wie einmal in Nussle, gerade bei der Brücke über den Botitschbach, da ist einmal in der Nacht ein Herr zu mir gekommen, wie ich vom Banzett nach Haus gegangen bin und hat mir mit einem Ochsenzimmer eines über den Kopf gegeben und wie ich am Boden gelegen bin, hat er auf mich geleuchtet und sagt, das ist ein Irrtum, das ist er nicht. Und ist drüber so in Wut geraten, dass er sich geirrt hat, dass er mir noch eins über den Rücken gehaut hat. Das liegt schon so in der menschlichen Natur, dass sich der Mensch bis zu seinem Tod irrt. Wie der Herr, was in der Nacht einen halb erfrorenen tollen Hund gefunden hat. Er nimmt ihn mit nach Hause und steckt ihn der Frau ins Bett. Wie sich der Hund erwärmt hat und zu sich gekommen ist, hat er die ganze Familie gebissen und den Jüngsten in der Wiege hat er zerrissen und aufgefressen. Oder werde ich euch ein Beispiel erzählen, wie sich bei uns im Haus ein Drechsler geirrt hat. Er hat sich mit dem Schlüssel die Podoler Kirche aufgemacht, weil er geglaubt hat, dass das eine Kirche ist und hat sich auf den Altar gelegt, weil er geglaubt hat, dass er zu Hause im Bett liegt und hat ein paar von diesen Deckeln mit heiligen Inschriften auf sich gelegt und unter Kopf das Evangelium und noch andere geweihte Bücher, damit das hoch unterm Kopf hat. Free hat ihn in der Kiste gefunden und er sagt ihm ganz gutmütig, wie er zu sich gekommen ist, dass es ein Irrtum ist. »Hübscher Irrtum«, sagte der Kister, »wenn wir wegen so einem Irrtum die Kirche von neuem einweihen lassen müssen.« Dann ist dieser Drechsler vor Gerichtsärzte gekommen und die haben ihm bewiesen, dass er ganz zurechnungsfähig und nüchtern war. »Wenn er besoffen gewesen wäre, so hätte der Herr ihn mit dem Schlüssel nicht ins Schloss von der Kirchtür getroffen. Dann ist dieser Drechsler im Gefängnis gestorben. Deshalb sage ich euch auch, dass alle Menschen Irrtümern unterliegen, dass sie sich irren, ob es nun ein Gelehrter oder ein bläder ungebildeter Trottel ist. Sogar Minister irren sich.« Die Kommission der Gerichtsärzte, die darüber entscheiden sollte, ob der geistige Horizont Schwegs all den Verbrechen, deren er angeklagt war, entspreche oder nicht, bestand aus drei ungewöhnlich ernsten Herren, deren Ansichten bedeutend auseinandergingen. Sie vertraten drei verschiedene wissenschaftliche Schulen und psychiatrische Anschauungen. Wenn es im Falle Schweg zwischen diesen entgegengesetzten wissenschaftlichen Lagern zu einer völligen Übereinstimmung kam, lässt sich dies nur durch den niederschmetternden Eindruck erklären, den Schweg auf die ganze Kommission machte. Beim Betreten des Zimmers, in dem sein Geisteszustand geprüft werden sollte, rief er nämlich aus, als er auf der Wand das dort hängende Bild des österreichischen Monarchen bemerkte, »Meine Herren, es lebe Kaiser Franz Josef I.« Die Sache war vollkommen klar. Durch die spontane Kundgebung Schwegs entfiel eine ganze Reihe von Fragen und es bedurfte nur noch einiger der wichtigsten, um aus den Antworten aufgrund des Systems des Psychiaters Callerson, des Doktors Heveroch und des Engländers Wakin die wahre Geistesverfassung Schwegs festzustellen. »Ist Radium schwerer als Blei?« »Ich hab's bitte nicht gewogen«, antwortete Schweg mit seinem freundlichen Lächeln. »Glauben Sie an das Ende der Welt?« »Zuerst müsste ich das Ende der Welt sehen«, warf Schweg gleichmütig hin. »Ganz bestimmt werden wir es aber morgen noch nicht erleben.« »Könnten Sie den Durchmesser der Erdkugel ausmessen?« »Das möchte ich bitte nicht treffen«, antwortete Schweg. »Aber ich selbst möchte Ihnen, meine Herren, auch ein Rätsel aufgeben. Es ist ein dreistöckiges Haus, in diesem Haus sind 8 Fenster. Auf dem Dach sind 2 Giebel und 2 Kamine. In jedem Stock sind 2 Mieter. Und jetzt sagen Sie mir, meine Herren, in welchem Jahr ist dem Hausmeister seine Großmutter gestorben?« Die Gerichtsärzte blickten einander bedeutungsvoll an. Nichtsdestoweniger stellte einer von ihnen noch die Frage, »Wie viel ist 12.897 mal 13.863? 729, antwortete Schweg, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich glaube, das genügt vollkommen, sagte der Vorsitzende der Kommission. Sie können den Angeklagten wieder abführen. Ich danke Ihnen, meine Herren, sagte Schweg ehrerbietig. Mir genügt's auch vollkommen. Nachdem er gegangen war, kam das Kollegium der drei überein, dass Schweg ein notorischer Blödian und Idiot nach allen von den psychiatrischen Wissenschaften erfundenen Naturgesetzen sei. In dem an den Untersuchungsrichter abgesandten Bericht stand unter anderem: Die Endes gefertigten Gerichtsärzte stützen sich in ihrem Urteil bezüglich völliger geistiger Stumpfheit und angeborenem Kretinismus des da oben angeführten Kommission zugewiesenen Josef Schweg auf den Ausspruch, es lebe Kaiser Franz Josef I., der vollkommen genügt, um den Geisteszustand Josef Schwegs als den eines notorischen Idioten erkennen zu lassen. Die Endes gefertigte Kommission beantragt daher erstens Einstellung der Untersuchung gegen Josef Schweg, zweitens Überführung Josef Schwegs zur Beobachtung in die psychiatrische Klinik zwecks Feststellung, wie weit sein Geisteszustand für seine Umgebung gefährlich ist. Während dieser Bericht abgefasst wurde, erklärte Schweg seinen Haftgenossen: Auf dem Ferdinand haben sie gepfiffen und haben sich mit mir über noch größeren Unsinn unterhalten. Zum Schluss haben wir uns gesagt, dass uns das vollkommen genügt, was wir uns erzählt haben, und sind auseinandergegangen. Ich glaube niemanden, bemerkte der verhutzelte kleine Mensch, auf dessen Wiese man zufällig ein Skelett ausgegraben hatte. Es ist alles eine Bande. Auch diese Bande muss sein, sagte Schweg und legte sich auf den Strohsack. Wenn's alle Menschen mit den anderen Menschen gut meinen möchten, tät bald einer den anderen erschlagen. Schwegs Hinauswurf aus dem Irrenhaus. Wenn Schweg später sein Leben im Irrenhaus schilderte, geschah dies unter ungewöhnlichen Lobpreisungen. Ich weiß wirklich nicht, warum die Narren sich ärgern, wenn man sie dort einsperrt. Man kann dort nackt auf der Erde kriechen, heulen wie ein Schakal, toben und beißen. Wenn man das irgendwo auf der Promenade machen möchte, möchten die Leute sich wundern. Aber dort ist es selbstverständlich. Dort gibt es so eine Freiheit, wie sie sich nicht einmal die Sozialisten träumen lassen. Man kann sich dort sogar für den Herrgott oder für die Jungfrau Maria ausgeben oder für den Papst oder für den König von England oder für seine Majestät, den Kaiser oder für den heiligen Wenzel, ob zwar der Letztere dort gefesselt und nackt war und in der Isolierzelle gelegen ist. Einer war auch dort, der hat geschrien, er ist ein Erzbischof, aber der hat nichts anderes gemacht, als nur gefressen, und noch was hat er gemacht, mit vergeben, Sie wissen schon, was sich so ein bisschen darauf reimt, aber dort schämt sich keiner dafür. Einer hat sich sogar dort für den heiligen Cyril und Method ausgegeben, damit er zwei Portionen kriegt, und ein Herr war dort schwanger und hat jeden zur Taufe eingeladen. Dann hat's dort viele eingesperrte Schauspieler, Politiker, Fischer und Scouts, Markensammler und Fotografen und Maler gegeben. Einer war dort wegen alten Töpfen, die er Aschenurnen genannt hat. Einer war fort in der Zwangsjacke, damit er nicht ausrechnen kann, wann die Welt untergehen wird. Auch mit ein paar Professoren bin ich dort zusammengekommen. Einer von ihnen ist mir fort nachgegangen und hat mir erklärt, dass die Wiege der Zigeuner im Riesengebirge gestanden ist. Und der andere hat mir auseinandergesetzt, dass im Innern der Erdkugel noch ein viel größerer Erdball ist als oben auf. Jeder hat dort sprechen können, was er gewollt hat und was ihm gerade auf der Zunge gekommen ist, wie wenn er im Parlament wäre. Einmal haben sie sich dort Märchen erzählt und sich ein bisschen gerauft, wenn es mit einer Prinzessin sehr schlecht ausgefallen ist. Am wildesten war ein Herr, der sich für den 16. Band von Ottos Lexikon ausgegeben hat. Der hat jeden gebeten, er soll ihn aufmachen und das Schlagwort Kartonagennäherin finden, sonst ist er herrlich verloren. Er hat sich erst beruhigt, wenn sie ihm die Zwangsjacke gegeben haben. Dann war er ruhig, weil er geglaubt hat, dass er in die Buchbinderpresse gekommen ist und hat gebeten, dass sie ihn modern beschneiden sollen. Überhaupt hat man da gelebt wie im Paradies. Man kann dort schreien, brillen, singen, weinen, meckern, stöhnen, springen, beten, Purzelbäume schlagen, auf allen Vieren gehen, auf einem Fuß hüpfen, im Kreis laufen, tanzen, den ganzen Tag auf der Erde kauern und auf den Wänden kriechen. Niemand kommt zu euch und sagt, das dürfen Sie nicht machen, Herr. Das passt sich nicht. Sie könnten sich schämen. Sie wollen ein gebildeter Mensch sein? Wie ich sag, sehr hübsch war's dort, und die paar Tage, die ich im Irrenhaus verbracht habe, gehören zu den schönsten meines Lebens. Und wirklich, schon der Empfang selbst, der Schweg im Irrenhaus zuteil geworden war, als man ihn vom Strafgericht zur Beobachtung einlieferte, übertraf seine Erwartungen. Zuerst zog man ihn nackt aus, dann gab man ihm irgendeinen Schlafrock und führte ihn ins Bad, während ihn zwei Wärter vertraulich unter den Armen fassten, wobei ihn einer mit der Wiedergabe einer jüdischen Anekdote unterhielt. Im Badezimmer steckte man ihn in eine Wanne mit warmem Wasser, zog ihn dann heraus und stellte ihn unter eine kalte Dusche. Das wiederholte man dreimal und dann fragte man ihn, wie ihm das gefalle. Schweig sagte, dass er sehr gern bade. Nachdem sie ihn noch gründlich mit einem Schwamm abgerieben hatten, wickelten ihn die Wärter in ein Leintuch und trugen ihn in die erste Abteilung ins Bett, wo sie ihn niederlegten, mit einer Decke zudeckten und ihn einzuschlafen baten. Schweig erzählt noch heute mit Liebe davon. Stellen Sie sich vor, dass Sie mich getragen haben, wirklich weggetragen haben. Ich war in diesem Augenblick vollkommen glücklich. Und er schlief auch glücklich im Bett ein. Dann weckte man ihn, um ihm einen Topf Milch und eine Semmel vorzusetzen. Die Semmel war bereits in kleine Stückchen zerschnitten und während einer von den Wärtern Schweig an beiden Händen hielt, tunkte der andere die Semmelstückchen in die Milch und fütterte ihn, wie man eine Gans mit Klößen füttert. Als sie ihn gefüttert hatten, fassten sie ihn unter den Armen und führten ihn auf den Abort, wo sie ihn baten, seine kleine und große Notdurft zu verrichten. Auch von diesem schönen Augenblick erzählt Schweig mit Liebe, und ich muss sicherlich nicht mit seinen Worten wiedergeben, was sie dann mit ihm taten. Ich erwähne nur, dass Schweig erzählt, einer von ihnen hat mich dabei in den Armen gehalten. Nachdem sie ihn zurückgebracht hatten, legten sie ihn wiederum ins Bett und baten ihn abermals einzuschlafen. Als er eingeschlafen war, weckten sie ihn und führten ihn ins Ordinationszimmer, wo Schweig völlig nackt vor zwei Ärzten stehend der glorreichen Zeit Assentierung gedachte. Unwillkürlich entschlüpfte es seinen Lippen. »Tauglich!« »Was sagen Sie?« fragte einer der Ärzte. »Machen Sie 5 Schritte nach vorn und 5 Schritte zurück.« Schweig machte 10. »Ich habe Ihnen doch gesagt,« sagte der Arzt, »Sie sollen 5 machen.« »Mir kommt's auf paar Schritte nicht an,« sagte Schweig. Hierauf forderten ihn die Ärzte auf, er möge sich auf einen Stuhl setzen, und einer klopfte ihm auf die Knie. Dann sagte er zu dem anderen, dass die Reflexe vollständig normal seien, worauf der zweite den Kopf schüttelte und Schweig selbst auf die Knie zu klopfen begann, während der erste Schweigs Augenlider emporhob und seine Pupillen untersuchte. Dann gingen sie zum Tisch und warfen ein paar lateinische Ausdrücke hin. »Hören Sie, können Sie singen?« fragte einer von ihnen Schweig. »Könnten Sie uns nicht irgendein Lied vorsingen?« »Ohne weiteres, meine Herren,« antwortete Schweig. »Ich habe zwar weder Stimme noch musikalisches Gehör, aber ich will versuchen, Ihnen einen Gefallen zu tun, wenn Sie sich unterhalten wollen.« Und Schweig legte los. »Der kleine Mönch im Lehnstuhl dort blickt nieder in tiefem Sinnen, 2 bittere heißen Tränen fort auf seine Wangen rinnen.« »Weiter kann ich's nicht,« fuhr Schweig fort. »Wenn Sie aber wollen, singe ich Ihnen Gott erhalte, Gott beschütze und als wir nach Jaromesch zogen und wir grüßen dich 4000 Mal.« Die beiden Herren Ärzte blickten einander an und einer von ihnen stellte an Schweig die Frage, »Wurde Ihr Geisteszustand bereits einmal geprüft?« »Beim Militär,« antwortete Schweig feierlich und stolz, »bin ich von den Herren Militärärzten amtlich für einen notorischen Idioten erklärt worden.« »Mir scheint, Sie sind ein Simulant,« schrie der zweite Arzt Schweig an. »Ich, meine Herren,« verteidigte sich Schweig, »bin kein Simulant. Ich bin ein wirklicher Idiot. Sie können sich darüber in der Kanzlei der 91er in Budweis oder beim Ergänzungskommando in Karolinenthal erkundigen.« Der ältere von den Ärzten winkte hoffnungslos mit der Hand und sagte auf Schweig weisend zu den Wärtern, »Diesen Mann da geben Sie seine Kleider zurück und bringen Sie ihn in die 3. Klasse auf den 1. Korridor. Dann kommt einer zurück und trägt alle Dokumente über ihn in die Kanzlei. Und sagen Sie dort, dass man's bald erledigen soll, damit wir ihn hier nicht lang auf dem Hals haben.« Die Ärzte warfen noch einen niederschmetternden Blick auf Schweig, der ehrerbietig rücklings zur Tür zurückwich, wobei er sich höflich verneigte. Auf die Frage eines der Wärter, was er da für Dummheiten mache, erwiderte er, »Weil ich nicht angezogen bin und ich will den Herren nichts zeigen, damit sie nicht denken, dass ich unhöflich oder ordinär bin.« Von dem Augenblick, wo die Wärter den Befehl erhalten hatten, Schweig seine Kleider zurückzugeben, wandten sie ihm nicht mehr die geringste Sorgfalt zu. Sie befahlen ihm, sich anzukleiden, und einer führte ihn in die 3. Klasse, wo er während der paar Tage, deren es bedurfte, um in der Kanzlei seinen schriftlichen Hinauswurf durchzuführen, Gelegenheit hatte, hübsche Beobachtungen zu machen. Die enttäuschten Ärzte gaben ihm das Gutachten mit auf den Weg, dass er ein Simulant von schwachem Verstand sei, und weil man ihn vor dem Mittagessen entließ, kam es zu einem kleinen Auftritt. Schweig erklärte, wenn man jemanden aus dem Irrenhaus hinauswerfe, dürfe man ihn nicht ohne Mittagessen hinauswerfen. Dem Auftritt machte der vom Pförtner herbeigeholte Schutzmann ein Ende, der Schweig aufs Polizeikommissariat in die Salmgasse brachte. Schweig folgte ihm schweigend über die Treppen in den 1. Stock. Im zweiten Zimmer saß am Tisch der Polizeikommissär, ein dicker Herr von gutmütigem Äußern, der zu Schweg sagte: Also, Sie sind der Schweg. Und wie sind Sie hergekommen? Auf die einfachste Art, entgegnete Schweg. Ich bin in Begleitung eines Polizisten gekommen, weil ich mir nicht hab gefallen lassen wollen, dass man mich aus dem Irrenhaus ohne Mittagsmahl herauswirft. Das kommt mir so vor, wie wenn man mich für ein Straßenmädel halten möchte. Wissen Sie was, Schweg, sagte der Herr Kommissär freundlich. Wozu sollen wir uns hier in der Salmgasse mit Ihnen ärgern? Ist es nicht besser, wenn wir Sie auf die Polizeidirektion schicken? Sie sind, wie man zu sagen pflegt, Herr der Situation, meinte Schweg zufrieden. Jetzt gegen Abend auf die Polizeidirektion gehen, ist ein ganz angenehmer kleiner Spaziergang. Das freut mich, dass wir uns geeinigt haben, sagte der Polizeikommissär lustig. Ist es nicht besser, wenn wir uns verständigen, Schweg? Ich berate mich auch mit jedem sehr gern, erwiderte Schweg. Glauben Sie mir, Herr Kommissär, ich werde Ihnen nie Ihre Güte vergessen. Mit einer ehrerbietigen Verbeugung ging er mit dem Polizisten hinunter zur Wachstube und eine Viertelstunde später konnte man an der Ecke der Gerstengasse und des Karlsplatzes Schweg in Begleitung eines zweiten Polizisten sehen, der unter der Achsel ein umfangreiches Buch mit der deutschen Aufschrift Arrestantenbuch trug. An der Ecke der Brentegasse stießen Schweg und sein Begleiter auf eine Menschenmenge, die sich um ein Plakat drängte. »Das ist das Manifest seiner Majestät des Kaisers über die Kriegserklärung«, sagte der Schutzmann zu Schweg. »Ich hab's vorausgesagt«, sagte Schweg, »aber im Irrenhaus wissen Sie noch nichts davon, ob zwar Sie es aus erster Hand haben sollten.« »Wie meinen Sie das?«, fragte der Schutzmann Schweg. »Weil dort viele Offiziere eingesperrt sind«, erklärte Schweg, und als sie auf eine neue Gruppe stießen, die sich vor dem Manifest drängte, schrie er laut: »Heil Kaiser Franz Josef, diesen Krieg gewinnen wir!« Jemand aus der begeisterten Menge drückte ihm den Hut über die Ohren, und so trat der brave Soldat Schweg, von einer Menschenmenge umringt, wiederum in das Tor der Polizeidirektion. »Wir gewinnen den Krieg ganz bestimmt, ich wiederhole es nochmals, meine Herren!« Mit diesen Worten verabschiedete sich Schweg von der Menge, die ihn begleitete. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.